möchte heim, mich zieh zum Vater Hause, dem treuen Vater Herzen zu. Fort aus der Welt, verworrenem Gebrause, zu selgen süßen Himmels Ruh. Mit tausend Wünschen bin ich ausgegangen, heimkehr ich mit bescheidenem Verlangen. Noch hegt mein Herz nur eine Hoffnung keim, ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, zum Vaterhause heim. Ich möchte heim, mich zieht zum Vaterhause. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, ich seh mit Geistesaugen ein schönes, besseres Vaterland. Dort ist mein Teil in ewig lichten Räumen. Hier hat die Seele keinen Stand. Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flügel. Der Heimat zu, weit über Tal und Hügel. Sie hält kein Jägerhorn, kein Vogel heim. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, zum Vaterhause heim. Ich möchte heim, mich zieht's zum Vaterhause. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, das Schifflein sucht den Hafen, das traute Bächelein läuft zum Meer. Das Kindlein legt im Mutterarm sie schlafen, mein müder Leib will auch nicht mehr. Manch Lied hab ich in Lust und Leid gesungen, wie ein Geschwätz ist Lust und Leid verklungen. Im Herzen bleibt mir noch der letzte Reim. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, ich möchte heim. Ich möchte heim, zum Vaterhause heim. Ich möchte heim, mich zieht zum Vaterhause. Ich möchte heim, ich möchte heim.